Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagenturen Hamnews vom 2. September zufolge hat die US-Marine vor, im nächsten Monat an ihre Pazifikflotte das neu gebaute offensive Atom-U-Boot der Virginia-Klasse Illinois zu liefern. Das U-Boot, ausgestattet mit den Angriffswaffen wie der Flügelrakete Tomahawk, wird ab nächstem Jahr operieren. Es wurde auch geplant, in absehbarer Zeit weitere 5 atomgetriebene U-Boote gleichen Typs wie Illinois 1 kaufen und ab 2019 mit dem Ausbau der Raketenstarteinrichtungen und der Reichweite zu beginnen.